Ja, wir sitzen immer noch hier beim Räteradio. Mittlerweile ist das Räteradio umgezogen. Wir sitzen nicht mehr in unserem schönen Räteradio-Automobil, mit dem wir heute in München unterwegs waren und skurrile Momente hatten. Der Tag fing an, dass wir bei Kurt Eisner, bei der Stelle waren, wo Kurt Eisner ermordet worden ist, waren dann noch im Bayerischen Hof, haben uns dort ein wenig umgesehen. Waren auch dort, wo die Sicherheitskonferenz in München immer tagt, und haben uns das mal angesehen, waren auch dort auf den Toiletten und waren da ein wenig schockiert, was es so für Toiletten gibt. Sowas kannte ich bis dato noch nicht, mit Marmor und Stoffhandtüchern. Es war sehr beeindruckend, sind dann wieder zurück hier auf den Stachus, also auf den Karlsplatz in München, sehr zentral, haben dort eine kleine Kundgebung gemacht, mit den Münchnern geredet, die alle sehr interessiert waren, wie ich fand, und teils, doch recht viel wussten. Das hat mich sehr verwundert. Hätte ich teilweise gar nicht so gedacht, dass es selbst bei den Münchnern selber sehr viel gab. Haben auch uns mit Leuten aus Schottland unterhalten und Ungarn über die dortige Räterepublik, weil die war ja so ein Initial der Räterepublik hier. Ja, sind dann weiter mit so einem Demonstrationszug, mit einer so einer kleinen Mini-Demonstration gefolgt von Polizei. Und vorne Polizei, hinten Polizei, die waren aber sehr nett und fanden das sehr skurril, was wir gemacht haben, mit dem Räteradio da sozusagen vor Ort zu sein. Und ja, sind dann noch eine ganze Weile jetzt durch die Stadt gefahren, waren nochmal in Schwabing. Ach so, das ist da hinten. Und das Schöne ist jetzt aber, dass wir ja 90 Jahre Novemberrevolution und die beiden Räterepubliken erinnern wollten, dass jemand jetzt neben mir sitzt, der das hier alles ermöglicht hat. Nämlich, die haben in München einige Leute vor einiger Zeit die Kurt-Eisner-Stiftung gegründet. Und ich glaube, einer der Gründungsväter sitzt jetzt hier neben mir. Aber am besten stellen Sie sich mal selber kurz vor. Ja, Wolfram Kastner. Ich habe 1988 zusammen mit ein paar Freunden und 20 Künstlern letzten Endes die Kurt-Eisner-Kulturstiftung deswegen gegründet, weil es in dieser Stadt natürlich kein Denkmal gab. Und weil man sich darüber stritt, ob man dem Kommunisten, der er nie war, Kurt Eisner, ein Denkmal setzen dürfe oder nicht. Und dann dachte ich, sowas für Blöde, das kann ja nur in München passieren. Und man muss eigentlich ein lebendes Denkmal machen. Ein Denkmal, das genau das fördert, was nämlich Kurt Eisner und Landauer und Mühsam und Toller und so weiter wollten, nämlich den Dialog von Kunst und Politik in der Gesellschaft, der in Deutschland ja besonders schwer ist und in dieser Stadt vielleicht ganz besonders schwer. Und dass man die Künstler fördert und den Dialog fördert, die sich politisch in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt und diesem Land und in der Welt überhaupt artikulieren. Und daraus ist diese Stiftung entstanden und vor 20 Jahren und wir existieren immer noch und auch weiterhin. Natürlich bekommen wir keine Zustiftungen aus der deutschen Industrie, das ist klar. Die erschrecken immer, wenn sie den Namen Kurt Eisner hören. Auch in dieser Stadt, auch die Kunstszene erschrickt in der Regel überwiegend, wenn sie den Namen Kurt Eisner hören, weil das ja doch irgendwie zu politisch ist. Und die Kunst dekoriert doch lieber gerne die Bankfoyers, also mehrheitlich, sagen wir mal, ne? Und dafür steht die Kurt Eisner Kulturstiftung nicht, sondern für etwas anderes und das wollen wir fördern und ermutigen. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben sich deshalb gegründet, weil es damals kein Denkmal für Kurt Eisner gab. Wann war das? 1988? Ja. Mittlerweile gibt es ja diese Eisner Gedenkplatte. Praktisch, das war heute, wir haben das ja den ganzen Tag thematisiert, diese Gedenkplatte. Und wie das da aussieht und warum das nur so eine Gedenkplatte ist, neben den ja 20 Meter entfernten 6, 7 großen Denkmälern, die da auf diesem Promenadenplatz stehen. Franz Josef Strauß, ein großer Sohn der Stadt, dem hat man ja hier gleich zwei Denkmäler gebaut, einerseits den Flughafen und dann das andere. Wir hatten auch vorhin schon mit der guten Frau, die hier diese ganze Veranstaltung, die jetzt hier zur Revolution stattfindet, sehr lange gesprochen, aber vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht. Warum scheut sich München eigentlich so? Kurt Eisner ist doch eigentlich vielleicht sogar der größte Sohn der Stadt. Und man sollte, müsste doch stolz sein auf, sozusagen auf die Vergangenheit, da dank Kurt Eisner und der Novemberrevolution, ja, die Demokratie in Deutschland erstmals den Anfang fand. Man ist wohl deswegen nicht stolz darauf, weil 1919 dieser hoffnungsvolle Ansatz einer demokratischen Politik in diesem Land, der ausgerechnet in München stattfand, wo München wirklich mal vorne dran war, seitdem nie wieder, doch noch einmal, als es um die braune Bewegung ging. Damals war München vorne an. Das wurde so gründlich ermordet und zerschlagen, auch mit weißen Truppen aus Berlin, auch mit weißen Truppen aus Baden-Württemberg. Mehr als 800 Morde auf der Straße. Alle von Mühsam bis Toller und Gustav Landauer entweder ermordet oder erschlagen oder vertrieben oder geflohen, noch gerade rechtzeitig. Man hat dann das reaktionärste antidemokratische System innerhalb einer Demokratie Deutschland eingeführt, hier in Bayern, aus dem dann ja auch die Nazi-Bewegung 1923 und 1933 entstand. Und das hat man bis heute, sagen wir mal, diesen Linken noch nie verziehen in dieser Stadt. Dass die Stadt so braun wurde und das braune Haus hatte, das heute ein leerer Platz ist und so weiter. Der Freistaat Bayern, den hat die CSU übernommen als Begriff und behauptet immer, der Begriff käme nicht von Kurt Eisner, nicht, sondern sie hätten ihn erfunden. Also blöder und bornierter kann man eigentlich auch gar nicht sein, dass diese Partei, diese Staatspartei ja ist, die aber auch wohl im ganzen Land so wohl gelitten ist. Es gab übrigens eine Tafel vorher schon. Eine Tafel an der Straßenbahnschiene, die kein Mensch kannte. Und wir haben zwei unterirdische Denkmäler gesetzt, den Münchnern gemäß, wo man also den Dackel drüber führen kann, wo nichts auffällt, wo man Fremden keine dummen Fragen beantworten muss, etc. Das haben die Münchner auch angenommen. Es gab dann eben diese so verschiedene Skandale. Vielleicht noch ein Punkt, warum das Ganze so unbeliebt ist in dieser Stadt oder so verschwiegen. Ich meine, die Spezialdemokraten, sage ich immer, also die das Soziale in ihrem Titel, in ihrem Namen eigentlich vergessen haben schon bis heute und daran heftig arbeiten, haben ja, also Erhard Auer hat zum Beispiel Kurt Eisner, der aus Berlin stammte, Berlin geboren war, als ostjüdischen Kosmanowski denunziert. Also der Antisemitismus, der dann in den braunen Horden sich verbreitet hat, war in der SPD 1918-19 schon so bekannt und so virulent und so. Und dafür genieren sie sich vielleicht auch noch bis heute ein bisschen. Den Antisemitismus haben wir heute schon sehr viel behandelt, gerade der Antisemitismus, der den Rätedemokraten ja danach sehr doll entgegengeschlagen ist, diese Bilder, diese Stereotypen von Levinet, Toller, die man alle mit der großen vermeintlichen Judennase, dieses Bild des Juden in dem Bild der 20er Jahre sozusagen dargestellt hat. Und trotz alledem finde ich es gut mittlerweile, jetzt muss ich sagen, dass nämlich die Stadt München heute wohl beschlossen hat, dass es wohl ein Denkmal geben soll für Kurt Eisner, ein öffentliches, größer als das, was bis dato ist. Und da Sie ja seit 20 Jahren sozusagen auch immer darum gekämpft haben, A, meine Frage, waren Sie involviert? Und B, gucken Sie mich gerade an und lächeln ein wenig. Wenn Sie jetzt das sagen hätten, was denken Sie, was wird da rauskommen? Es wird eine Ausschreibung, aber wie würden Sie sich wünschen, dass man Kurt Eisner gedenkt in dieser Stadt? Also möglichst öffentlich und an den Orten, an denen er tatsächlich tätig war. Dort am Oberanger vor dieser Zentrale der SPD war er nicht tätig. Da haben sie halt zufällig einen Grünstreifen gefunden und da stellen sie ihn jetzt ab. Nicht? Er war aber tätig mitten in der Stadt und da gehört er hin. Da gehören nicht diese Figuren, die also so randständig waren, irgendwelche Spaziergänger oder irgendwelche Volksschauspieler oder so, die also für die Münchner so wichtig sind, wie Gartenzwerge. Sondern da, Kurt Eisner hat in der Oper seine große Rede gehalten, die Stellung der revolutionären Regierung zur Kunst und zu den Künstlern, wo er sagte, der Künstler muss als Künstler Anarchist sein. Ich glaube, seitdem hat das kein deutscher Ministerpräsident mehr ähnlich formuliert. Da müssten die Dinge geschehen, mitten im Zentrum. Aber in München macht man gerne Erinnerungszeichen, die einem nicht so lieb sind, so, dass man sie am besten nicht sieht. Also zum Beispiel für Georg Elser, der das Attentat auf Hitler machte, einer der mutigsten Deutschen sicher, da hat man eine Tafel gemacht, die ist weder beleuchtet, noch kennt sie irgendeinen Münchner, vielleicht 10 kennen sie vielleicht. Ich fürchte, dass man Kurt Eisner, man will es ja auch keine richtige öffentliche Ausschreibung machen, sondern eine doch wieder dann eine geladene, also in der zweiten Phase werden dann bei einer Jury 12 Personen ausgesucht. Das sind wahrscheinlich die Künstler, die überall was machen können. Die können also für ein Schwimmbad was machen, für eine Toilette was machen, die machen dann auch für Kurt Eisner irgendwas, was dann wohl entsprechend aussehen wird, weil inhaltlich hat sich damit kaum jemand befasst. Ich denke, man sollte diese Diskussion wirklich öffentlich führen und sollte dann eben schauen, dass die Wahrnehmbarkeit so ist, dass auch die Bevölkerung involviert wird und dass auch die Ideen, die damals entstanden und die bis heute so unbeliebt sind, nicht nur in dieser Stadt, sondern in diesem Land vielleicht überhaupt, dass die wirklich auch in der Öffentlichkeit sichtbar werden und transportiert werden und dass man sich auch einmischen kann. Aber die Einmischung der Kunst in die Gesellschaft, in die Politik wird sowieso nicht gewünscht. Und der Dialog wird nicht gewünscht. Nicht? Das arbeiten die Künstler aber auch überwiegend selber dran, weil sie dann sich sozusagen, weil die Politik ja was Schmutziges für sie ist und so ein bisschen von oben herab. Ich denke, man sollte sich wirklich auf Augenhöhe unterhalten. Das war das, was Eisner und Toller und Mühsam und Heinrich Mann und all die damals Landauer, die damals beteiligt waren, wollten. Dass man sich endlich in dieser Gesellschaft demokratisch auf Augenhöhe miteinander streitet und etwas gestaltet. Und darum ging es bei diesem Denkmal. Ja, wenn Sie einen Wunsch hätten, Kurt Eisner, wie sollte man ihm gerecht werden? Vielleicht sollte man also erstens zusammen den Marienplatz, der ja für die Restauration steht, also die Rekatholisierung dieser Stadt, vielleicht mal Kurt-Eisner-Platz nennen. Vielleicht sollte man die Universität statt Ludwig-Maximilians-Universität Kurt-Eisner-Universität nennen. Also da wäre ganz viel Raum und Platz und Möglichkeit. Man sollte vielleicht auch einen Lehrstuhl an der Universität nach ihm benennen. Man könnte in der Akademie etwas dazu mal machen. Aber vielleicht ist dies ein guter Weg. Wir fangen klein an und irgendwie erreichen wir es vielleicht in weiteren 10 Jahren. Ja, wir waren heute einen ganzen Tag unterwegs mit allen Schikanen, die man in München eigentlich auch so erwartet, wenn man nach München kommt und sich ein bisschen anders bewegt, als wie das der gemeine Münchner tut. Wir hatten heute so eine Polizeikontrolle, uns hat nämlich eine Polizeistreife in Zivil angehalten mit Blaulicht, hat uns den Marold aus dem Auto gezerrt, der gerade moderierte und fuhr, und behaupteten, dass das nicht ginge, dass man sozusagen Radio machen darf, während man Auto fährt. Das ist wohl in München nicht erlaubt. Das Schöne ist aber, dass Marold nämlich eine Sondergenehmigung hatte, nämlich dass er das doch darf. In München darf man das. Das sind so 15 Seiten Papier, die man hier dann vom Kunstverwaltungsrat oder wie das auch immer heißt, zugesandt kommt. Und das haben sie dann akzeptiert, fanden dann aber trotzdem, da er so rot unterrendete Augen hat, weil er seit 2 Nächten wenig geschlafen hat, weil er alles hier vorbereitet hat, dass er jetzt doch eine Urinprobe abgehen müsste, und verschwand dann auch mit der ein Zivilstreife sozusagen im Park, was sehr komisch schon aussah, und kam dann wieder mit einem Gläschen voller Urin, welches dann an Ort und Stelle auf Drogen untersucht worden ist. Wir durften dann nach einer halben Stunde durften wir dann doch wieder weiterfahren, und Marold durfte Radio machen, so auch vom Fahrersitz aus, das war dann doch genehmigt. Aber sehr skurril, also München immer eine Reise wert, sage ich. Trotzdem würde ich nochmal darauf kurz zurückkommen. Kurt Eisner war ja sozusagen, Ermordung Kurt Eisners war ja dann so das Initial sozusagen der Räterepublik. Und Kurt Eisner wird ja doch schon mehr gedacht, aber so diesen beiden Räterepubliken, die dem nachfolgten, warum findet das in München überhaupt nicht statt? Also man sieht ja zu den beiden Räterepubliken, also erst dieser leicht anarchistisch-literatischen und dann der folgenden kommunistischen, die sich ja erst geweigert hatten, an dieser ersten Republik mit teilzunehmen. Warum findet da so gut wie gar nichts statt im öffentlichen Bewusstsein? Naja, weil man eben diesen Aufbruch gründlich ermordet hat. Und es gibt ja von I.J. Gumbel dieses Buch 4 Jahre politischer Mord, wo also klar wird, dass die Morde von rechts mit lächerlichen bis gar keinen Strafen gefolgt wurden, wogegen andere, die man den Linken zuschrieb, also mit 100 oder 150 Jahren lebenslänglich, was nie bewiesen wurde, dass die überhaupt so stattfanden. Das war die Folgewirkung. Graf Arco war ein hochgeschätzter Mann, der dann, glaube ich, sogar in der deutschen Lufthansa Personalchef werden konnte, der Mörder. Ne? Dies ist eigentlich eine Stadt, die geistig in der Mördertradition steht. Und dies auch nie richtig reflektiert hat. Und Gustav Landauer, das Werk Gustav Landauers ist bis heute in diesem ganzen Land noch nicht herausgegeben. Ja? Der die großen Shakespeare-Übersetzungen machte. Und zwar, das wird überhaupt nicht reflektiert. Man drückt das weg, die Spezialdemokraten drücken das weg. Die Grünen weigern sich oder versuchen sich möglichst von allem, was Anarchie an Positivem sein kann, möglichst weit zu entfernen. Dabei könnte zum Beispiel Gustav Landauer eigentlich ein geistiger Vater der grünen Bewegung sein. Und man könnte also da wirklich also erstens lernen und diskutieren und ein internationales Gustav-Landauer-Forum in München zum Beispiel machen, der hier immerhin mal und, bei Kurt Eisner, von Kurt Eisner hierher geholt wurde und Bildungs- und Minister war. Nicht? Nein, man will in dieser fetten, satten, lederhosigen Stadt mit Siemens, BMW und so weiter davon möglichst nichts wissen. Wir hatten diese Kurt-Eisner-Grafikmappe vor 20 Jahren mal in einer Galerie ausgestellt, wo dann der Galerist nach einer Woche sie abhing und sagte, es hätten sich wichtige Sammler aus seiner Liste austragen lassen, nicht? Die nicht mehr eingeladen werden wollten von seiner Galerie, weil der Name Kurt Eisner da auftauchte. Das ist die Mentalität in dieser Stadt. Und ich denke, man muss wirklich sehr daran arbeiten. Und es ist besonders wichtig, weil diese Stadt auch die Speerspitze der Reaktion ist. War und auch heute ist, gerade in dieser Stadt, sie nicht zu belächeln. Sie wurde schon mal fälschlicherweise belächelt und es hat sich bitter gerecht, 1933 folgende. Und ich denke, man müsste, und deswegen bin ich sehr froh, dass ihr da seid, etwas tun, damit das nicht in anderer Form sich wiederholen kann. Ja, und Gustav Landauer ist vielleicht einer der geistigen Väter der Grünen Bewegung. Leider, selbst die Grüne Bewegung ist ja ein bisschen schade. Der geistige Vater ist ja Heinrich Lübke. Wenn man das böswillig sagen will, mit seiner ersten Ökopartei Ende der 20er. Von Heinrich Lübke kommt übrigens der schöne Satz im Fußballstadion gegenüber der englischen Königin, equal goes it loose, als er sagen wollte, gleich geht es los. Aber gut, wir sind ja hier nicht bei Heinrich Lübke, sondern immer noch bei Kurt Eisner. Was heute ein bisschen zu kurz gekommen ist bei uns, das fand ich ein bisschen schade, und zwar ist das so ein medialer Aspekt, der, ich finde, in den 20ern hier eine große Rolle gespielt hat, und zwar diese 10 Morde, die es am Luitpold-Gymnasium halt gab, als Reaktion auf den Terror der weißen Truppen, die halt München umzingelt hatten und hier schon Terror verübt haben. Wie das halt so möglich war, dass diese 10 Morde sozusagen sinnbildlich für diesen roten Terror, für diesen Bolschewismus standen und eigentlich ein ganz prägendes Moment der Weimarer Republik war, wie das möglich war, dass sozusagen diese 800 oder 1000 Toten, die es vom weißen Terror gab, dass die so völlig vergessen wurden im Gegensatz zu diesen 10 Morden. Also auch in der Münchner Arbeiterschaft habe ich das Gefühl. Naja, man muss sagen, dass eben die damals vorhandene Presse sehr in bürgerlicher Hand war. Da natürlich verschwiegen wurde, dass die Akademiker in Deutschland zu dieser Zeit überwiegend antisemitisch, antidemokratisch, antiliberal, antiaufklärisch und so weiter waren. Und es eine ganz kleine verschwindende Minderheit letzten Endes gab, die wie Leon Feuchtwanger und wie John Hartfield und so weiter und so weiter wirklich eine Demokratie wollten und die Aufklärung wollten. E.J. Gumbel, der dieses Buch herausgegeben hat, 1922, 4 Jahre politischer Mord, wurde sofort in Heidelberg angefeindet als jüdischer Denunziant des glorreichen Deutschlands, nicht? Musste seinen Lehrstuhl als Mathematiker verlassen und floh in die USA. Also es gab eigentlich, kann man sagen, eine geschlossene Oberschicht, der sich ja auch die Sozialdemokratie anwanzte, die wirklich also die Reaktion wollte, die eigentlich lieber die Monarchie und wieder die Revanche für den verlorenen Krieg haben wollten und alles andere platt machten. Kurt-Eisner-Stiftung, nochmal eine Frage zur Rätedemokratie, die ich ziemlich wichtig fand. So von den führenden Köpfen ist ja eigentlich keiner ungeschoren richtig weggekommen. Toller, 5 Jahre Festungshaft, Landauer erschlagen, brutal erschlagen, Egelhofer erschossen, recht schnell nach einem kurzen Prozess, mühsam eingekerkert über lange Zeit hinweg. Der Einzige, der es vielleicht geschafft hat, war Red Maru, der halt flüchten konnte und später dann, wie jetzt bekannt ist, als Betraven, ja als Schriftsteller tätig war. Aber was weiß man eigentlich über die ganzen vielen anderen Leute? Ich meine, man redet ja immer nur die Köpfe. Also ich weiß zum Beispiel, dass es eine große Absetzbewegung von Leuten aus der Roten Armee dann im Bayerischen Wald gab, dass man sich halt dort dann angesiedelt hat, weil man halt München verlassen musste. Aber was ist mit den ganzen Leuten passiert, die in der Revolution, wenn sie nicht erschlagen worden sind durch den Terror, trotzdem München verlassen wurden? Gibt's da ein Bild auch von ihrer Stiftung, dass das mal aufgearbeitet werden soll, dass nicht nur die sozusagen die geistigen Väter dieser Rätedemokratie sozusagen mitverfolgt, ihren Werdegang, sondern auch diese ganzen Leute, die die Revolution gemacht haben, ich meine, es waren ja nicht die geistigen Väter, sondern es war sozusagen die Bevölkerung, das Volk, die die Revolution gemacht hat, irgendwie, dass man da mal guckt, dass man das vielleicht sammelt, wer und was und wie und wo das hingeht und wo das herkam? Ja, viele sind wirklich also geflohen in andere Städte, nach Berlin, auch ins Ruhrgebiet, wo man sie nicht kannte. Oder auch aufs Land, wo man sie vielleicht nicht kannte und haben sich da irgendwie zurückgezogen. Und die anderen haben in dieser Stadt sich auch geduckt, ja, und haben versucht, irgendwie auch ein bisschen Zellen zu bilden und da entgegenzuarbeiten. Aber der Terror war gewaltig. Der Terror war gewaltig und setzte sich ja fort bis 1933 und dann bis 1945. Und da wurde, es gab Widerstandszellen, natürlich gab es die. Aber die wurden wirklich, also nicht mit Urinproben, aber das, was ihr heute erlebt, ist letztendlich in der Tradition der absoluten Überwachung, der Bespitzelung, der Ordnungszelle Bayern. Ja? Dass man also alles, was sich hier regt, möglichst einkastelt. Wenn hier, also ich habe viel Erfahrung mit dem Staatsschutz in dieser Stadt, aber nicht nur mit dem Staatsschutz, sondern auch die Politik neigt dazu, möglichst die Schranken eng zu ziehen, die Maschen eng zu ziehen und möglichst viel Reglement und so weiter. Auch der sozialdemokratische Oberbürgermeister dieser Stadt betrachtet die Stadt eigentlich als ein erweitertes Ich. Ja? Was in dieser Stadt passiert, bestimme ich sozusagen. Das ist SPD-Auffassung, das ist Politikauffassung in dieser Stadt. Und also Widerstandszellen, egal ob sie dann aus der Punk-Szene oder aus der Anarcho-Szene mal kamen oder eben auch kommunistische Widerstand in der Weimarer Zeit oder in der Nazizeit, hat es hier besonders schwer gehabt. Und deswegen ist es, glaube ich, besonders wichtig zu schauen, dass man da auch wieder etwas von außen in diese Stadt hereinholt, was diese wenigen Zellen, die in München durchaus vorhanden sind, auch bestärkt und bestätigt und wieder ausstrahlt. Ja, ich sag mal vielen Dank. Auch vielen Dank an die Kurt-Eisner-Stiftung, die es hier alles möglich gemacht oder versucht, zumindest, wie ich finde, einen der wichtigsten Leute dieser Stadt, Söhne auch wenn er Berliner war, zu erinnern und gedenken.